Erster Gott spricht zu der ganzen Welt. Er ruft von Osten bis Westen. Zweiter Gott kommt aus der Stadt Zion. Er ist sehr hell und schön. Dritter unser Gott kommt. Er ist nicht leise. Vor ihm ist Feuer. Um ihn herum ist ein Sturm. Vierter er ruft den Himmel und die Erde. Er will über sein Volk entscheiden. Fünfter bringt meine Freunde zu mir. Sie haben mir ein Versprechen gegeben. Sechster der Himmel sagt, Gott macht alles richtig. Gott ist der Richter. Siebter höre zu, mein Volk Israel. Ich bin Gott, dein Gott. Ich spreche jetzt. Achter ich schimpfe nicht wegen deiner Opfer. Du bringst mir immer Geschenke. Neunter aber ich brauche keine Tiere von dir. Ich brauche keine Ziegen. Zehnter alle Tiere im Wald gehören mir. Auch die Tiere auf den Bergen. Elfter ich kenne alle Vögel. Alles auf dem Feld gehört mir. Zwölfter wenn ich Hunger hätte, würde ich nichts sagen. Die Welt gehört mir. Dreizehnter esse ich Fleisch von Stieren? Trinke ich das Blut von Ziegen? Nein. Vierzehnter danke Gott von Herzen. Halte deine Versprechen an den höchsten Gott. Fünfzehnten rufe mich an, wenn du Hilfe brauchst. Ich helfe dir. Dann lobst du mich. Sechzehnter Gott sagt zu bösen Menschen, warum redet ihr über meine Regeln? Warum sprecht ihr von meinem Versprechen? Siebzehnter ihr hasst gute Ordnung. Ihr hört nicht auf meine Worte. Achtzehnter ihr helft Dieben. Ihr seid Freunde von Menschen, die lügen. Neunzehnter euer Mund sagt böse Dinge. Eure Zunge lügt viel. Zwanzigster ihr redet schlecht über eure Brüder. Ihr sagt böse Worte über eure Familie. 21. Ihr habt das getan und ich war leise. Ihr dachtet, ich bin wie ihr. Jetzt zeige ich euch eure Fehler. 22. Denkt darüber nach. Ihr habt Gott vergessen. Sonst gibt es keine Hilfe mehr. 23. Wer mir dankt, der ehrt mich. Wer gut lebt, dem helfe ich.